Es ist schon irgendwie, das klingt schon nach einer Verschwörungstheorie. Hi zusammen, willkommen bei Smalltalkers. Ich bin Dennis. Und ich bin Leon jetzt. Unser heutiges Thema ist AfD und die Presse. Das Portal Media berichtet, beim bevorstehenden Treffen der rechtspopulistischen ELF-Fraktion des Europarlaments in Koblenz wollen die VeranstalterInnen nicht genehme Medien und Journalisten ausschließen. Alle öffentlich-rechtlichen Medien, das Handelsblatt, das Kompaktmagazin sowie zwei Journalisten von Spiegel und Frankfurter Allgemeine Zeitung erhalten keine Akkreditierung. Die Chefredakteure der ARD und der Deutsche Journalistenverband protestierten gegen den Ausschluss. Markus Pretzell, nordrhein-westfälischer AfD-Landeschef und Mitorganisator der Veranstaltung, sagte dazu Folgendes: Die öffentlich-rechtlichen Anstalten haben eine derart gefärbte Berichterstattung, dass sie neben Kompakt und Handelsblatt gerne auch ohne unmittelbaren Eindruck ihre Drehbücher abarbeiten dürfen. Einen Tag später hat er auch noch auf Facebook gepostet: Heute Morgen, am 13.01.2017, Anruf vom ZDF bei mir, ob nach dem Ausschuss der ARD denn wenigstens das ZDF kommen dürfte. Nein, liebe Freunde, gebührenfinanzierte Hashtag Fake News müssen draußen bleiben. Guckt euch einfach den Livestream an. Blödsinnige Kommentare könnt ihr auch dazu abgeben. Die Medienredaktion erklärt den Ausschluss für Kompaktmagazin folgendermaßen: Besonders über Prezell berichtet Kompakt nicht gerade freundlich und positioniert sich eher an der Seite von AfD-Politiker Björn Höcke. Der Bundesvorsitzende des Deutschen Journalistenverbands, Frank Überall, hat erklärt: Parteien, die zur politischen Willensbildung beitragen sollen, dürfen Journalisten bei ihren Veranstaltungen nicht außen vor lassen. Eigentlich haben sie es ja fair verteilt. Sie haben eine rechte Zeitung ausgeschlossen, auch die öffentlich-rechtlichen. Also rechts und links ist doch eigentlich, sieht doch fair aus. Nee, aber mal im Ernst. Ich persönlich glaube, dass die AfD gerade einen Blick in Trumps Wahlbuch geworfen hat und versucht, dieselbe Schiene zu fahren. Dass sie zeigen, oh, das sind die Fake News, das sind die Lügenmedien, die berichten ja sowieso scheiße über uns, das heißt, wir schließen sie aus. Ich meine, ist es Zufall, dass dieses Treffen genau einen Tag nach der Einschwörung von Trump ist? Das klingt schon nach einer Verschwörungstheorie. Ich glaube nicht, dass es halt damit zu tun hat. Aber auf jeden Fall geht AfD ein bisschen in diese Richtung. Wie Trump hat neulich auf seiner ersten Pressekonferenz CNN Fake News genannt. Und jetzt geht AfD in diese Richtung. Und Beatrix von Storch von der AfD zum Beispiel fand die Aktion ganz klasse. Und sie hat seine Aussage "You are Fake News" zitiert mit einem Lachsmiley. Genau, aber ja, ich finde, ich bin mir nicht so sicher, dass es wirklich so ein negativer Schritt für sie ist, weil auf jeden Fall sind sie wieder in den Schlagzeilen, auf jeden Fall reden alles darüber und ich glaube, PR-mäßig ist das schon ein gelungener Schritt. Ist vielleicht ein kurzzeitiger PR-Zuschuss, aber ich glaube, auf längere Zeit wird es dann eher schaden. Ich meine, sie schließen Reporter von ihren Veranstaltungen ab. Ganz blöd gesagt, wenn man nichts zu verbergen hat, warum lässt man Leute da nicht rein? Ich meine, ja, aber es ist halt momentan, das ist klar, es gibt so viele andere Wege, wirklich die Informationen mitzuteilen. Und Fernsehen ist nur eine Quelle. Wann hast du letztes Mal Fernsehen geguckt? Ja, würdest du wirklich über diese Pressekonferenz, über diese Konferenz aus Fernsehen irgendwie erfahren? Nein, natürlich nicht, aber ist es auch ein Spiegelreporter und auch ein Handelsblattreporter? Ja, okay, liest du Spiegel so gerne? Keine Ahnung. Ich meine, ich lese grundsätzlich, versuche ich alle Zeitungen halbwegs zu einem Thema zu lesen. Kannst du bei Welt irgendwas lesen oder bei Süddeutsche? Ich weiß nicht, ob sie da eingeladen sind. Ich glaube, auf längere Zeit wird es denen schaden, vor allem, weil die AfD auch, muss man auch ehrlich sagen, einen gewissen Opferstatus genossen hat. Das heißt, wenn die ARD, wenn die ZDF, wenn der Spiegel mal wieder negative Artikel über sie schrieb, können sie ja sagen, ja, die bösen Mainstream-Medien oder Pinocchio-Presse, wie sie es nennen, sind gegen uns und sie können quasi diese bequeme Opferhaltung einnehmen. Das können sie diesmal nicht. Aber man muss halt ehrlich sagen, ich glaube, so die Berichterstattung über diese Konferenz im Fernsehen wäre auch nie super objektiv. Und langfristig heutzutage zu denken, eigentlich komischerweise strategisch und taktisch nicht immer so optimal. Ich glaube, uns erwarten ganz große Veränderungen auch in der Medienlandschaft. Und wer weiß, wer dann im Endeffekt an der Spitze von der Öffentlich-Rechtlichen sitzt. Vielleicht wird es dann im Endeffekt ein AfD-Politiker oder ein mit AfD affiliierter Mensch sein. Das heißt, du glaubst von vornherein nicht an die, dass die öffentlich-rechtlichen Medien jetzt momentan neutrale Berichterstattung bringen? Ja, ich glaube schon, dass es gewisse Tendenz gibt und natürlich ist es ab und zu auch tendenziös, vor allem was AfD angeht. Ich bin absolut kein AfD-Freund, aber ich versuche das Ganze objektiv zu betrachten und ich muss sagen, einige Zitate wurden vielleicht gekürzt oder in den falschen Kontext gesetzt. Wie gesagt, meine Meinung ist, dass das der AfD-Partei auf lange Sicht schaden wird, denn auch ihr Ansehen in der Gesellschaft wird auf jeden Fall dazu Schaden nehmen. Das können wir schon, glaube ich, sehen, bald in Amerika, ob es wirklich CNN schaden würde. Das werden wir sehen. Was denkt ihr? War die Entscheidung der AfD, einige Pressevertreter auszuschließen, richtig, nachvollziehbar oder komplett absolut daneben und geht gar nicht? Schreibt es unten in die Kommentare. Und was ist eure Nachrichtenquelle? Wo erfahrt ihr die Nachrichten? Welche Zeitung lest ihr? Schreibt es auch in die Kommentare. Und guckt ihr überhaupt fern? Ja, wer guckt überhaupt noch fern, wenn es YouTube gibt, nicht wahr? Alles klar, bis demnächst. Ciao. Danke fürs Zuschauen. Jedes Video findet ihr auch als Podcast auf unserer Soundcloud. Und folgt uns auf allen Social Media Plattformen. Alle Links sind unten in der Videobeschreibung und oben beim Banner.